Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA aktuell und den dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal und mit dabei ist auch wieder Timo. Moin. Moin, moin. Fragen-Podcast mal wieder, so, um die Zeit bis zu den Previews noch ein bisschen zu überbrücken. Würde ich sagen, gehen wir direkt rein mit einer Frage, die wir schon mal so im Ansatz hatten vor, ist aber schon länger her, vor ein paar Wochen. Von Max, was ist von Chris Bosh in dieser Saison zu erwarten? Kann er nach LeBrons Abgang an alte Raptors-Zeiten bzw. an die Zahlen anknüpfen? Ja, wie du schon sagst, darüber haben wir uns ja schon unterhalten. Wir beide sind ja fest der Überzeugung davon, dass er es packt. Die Anlagen hat er, er ist erfahrener als zu Raptors-Zeiten. Er hat genug Co-Stars sozusagen um sich herum. Und ich denke mal, wie gesagt, sportlich wird er wohl die Verantwortung auch auf dem Feld übernehmen. Und dass es an die Raptors-Zeiten anknüpfen kann, davon gehe ich aus. Ja. vor allen Dingen war er ja auch in der Offensive wahrscheinlich, also da gibt es zwar so ein bisschen Unstimmigkeiten noch, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, gerade auch bei deinen Heatles da. Aber ich meine, dürfte eigentlich nicht groß die Frage sein, dass er wahrscheinlich über die Saison hinweg, wenn fit, der ja beste beziehungsweise produktivste Spieler dann wahrscheinlich in der Offensive sein wird. Weil halt die Wade, sagen wir ehrlich, es wird problematisch mit seiner Gesundheit. Ja. Was man ja jetzt ja? Bei die Wade, ich sehe auch keine 70 Spiele, die er auf jeden Fall machen will. Ja. Im Moment. Ja, er ist zwar, wenn man seine Instagram-Seite zum Beispiel verfolgt, sieht man, dass sein Körper viel austrainierter ist. Mhm. Das ist natürlich ein Vorteil. Aber ich sag mal so, ein kaputtes Knie bleibt ein kaputtes Knie. Du kannst deinem Körper was Gutes tun. Du kannst vom Körper allgemein vielleicht den fitter halten und fitter werden, aber das kaputte Knie bleibt kaputt. Und du wirst immer wieder Probleme damit haben. Ich würde es mir wünschen, wirklich, dass er an die 70 Spiele macht und er kann auch Topscorer werden und überhaupt. Ich würde es mir so wünschen, weil ich D-Wade sehr, sehr gerne mag. Ich glaube, das wird immer falsch verstanden, so wenn ich über die Heat rede und behaupte, dass Chris Bosh wohl der Leader auf dem Feld wird. Der Leader des Teams, der Mittelpunkt wird D-Wade bleiben, nur nicht auf dem Feld. Da muss er halt etwas Verantwortung abgeben, die von LeBron halt auf ihn wieder zurückkommt, sozusagen. Ja, ja, was gibt's sonst noch? Also ich meine, er ist jetzt ein bisschen vielseitiger als halt damals in Toronto. Das haben wir ja schon festgestellt. Also mittlerweile nimmt er ja den Dreier ziemlich häufig. Und ich glaube auch, dass sich das nicht verändern wird. Weil ich denke mal auch, Josh McRoberts, der wird jetzt da nochmal eine schöne Addition sein. Haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass die Heat so in den Grundzügen zumindest ihr Spiel aus den vergangenen drei Jahren, sage ich jetzt mal, beibehalten können. Also diesen positionslosen Basketball. Und wie gesagt, also ich glaube einfach, also ich glaube da auch ganz fest dran, dass er zumindest, muss man jetzt auch wieder seine Spielzeit angucken. Man darf jetzt nicht vergessen, dass er da in Toronto fast 40 Minuten auf Platte stand, wenn mich nicht alles täuscht. Also der war da immer gut, der hat immer gut Minuten abgerissen und das ist jetzt natürlich, er wird nicht jünger. Ne, mit 30 machst du wahrscheinlich dann nur noch, weiß ich nicht, zwischen 30 und 35 Minuten, je nachdem, wie viel von dir verlangt wird. Da stehst halt keine, weiß ich nicht, 38, 39, 40 Minuten mehr auf dem Court und deswegen muss man dann diese Nummern aus Toronto-Zeiten auch wieder so ein bisschen relativieren. Also ich kann mir halt schwer vorstellen, dass es nochmal irgendwie 22 und 10 oder 22, 11 oder sowas wird. Aber ja, also so 20-7, ich glaube, darauf haben wir uns jetzt schon vor ein paar Wochen schon mal mehr oder weniger geeinigt, ne? Also das, klar, das sollte auch drin sein, im Grunde. Bei den Rebounds, wenn er noch mehr geht, weil ja auch Josh McRoberts jetzt nicht so der unglaubliche Rebounder ist, könnte vielleicht dann wieder in Richtung 10 gehen, anstatt weiterhin auf, ich weiß nicht, 6 Komma. Aber Pi mal Daumen sollte das passen. Ja, bin ich ganz bei dir. Auf jeden Fall. Wo sind wir denn? Ach da. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Die kommt von Iraklis. Welches Duo findet ihr besser? Wiggins Bennett oder Parker Antetokounmpo? Ich fand die Frage richtig gut, muss ich sagen. Ja, tolle Frage. Weil die ist auch so nicht wirklich eindeutig zu beantworten. Also ich weiß nicht. Also Bennett haben wir wenig von gesehen, aber wir haben jetzt auch nicht so unglaublich viel von Giannis gesehen. Ich finde das immer faszinierend, wie viele Leute da jetzt auch schon wieder am Hypen sind, weil, sorry, ich meine jetzt in seiner Rookie-Saison, der war ein paar Mal in der Starting Five, hat ein paar Minuten bekommen, aber so viel und so viel, ja, aufschlussreiche Sachen haben wir jetzt noch gar nicht von ihm gesehen, meiner Meinung nach. Also, finde ich, aber das ist jetzt nur so ganz nebenbei, weil mir das jetzt auch während der WM aufgefallen ist, dass alle von Giannis. Und wenn wir mal ein Video von Giannis posten, dann geht das direkt voll steil. Und ja, wie gesagt, der Hype ist real. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich bei Parker und Giannis ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr erwarte, weil ich sag mal, Bennett müssen wir abwarten, was da passiert. Ich hoffe ja, dass er sich noch zu einem Starter vielleicht entwickeln kann. Wiggins, gut, muss man auch sehen, was passiert. Aber Parker, wie gesagt, ist ein sehr, also das haben wir ja schon mal in den Draft-Previews gesagt, er ist ein sehr Spieler, der für die NBA schon wahrscheinlich bereit ist, der auch direkt produzieren wird. Und Giannis ist einfach einer, der dann athletisch ist, der dann auch für die Defense im Grunde alle Voraussetzungen mitbringt, um wirklich richtig stark zu sein. Und das ist ja so die große Schwäche von Parker. Und da muss ich sagen, gefallen mir die beiden in Kombination als Ergänzung, gefallen mir schon besser. Aber Wiggins, Bennett, wer weiß, vielleicht wird einer von denen, ja, wahrscheinlich dann eher Wiggins mal MVP und dann muss man mit dem Duo vielleicht gehen, weil er halt so viel Klasse als Einzelspieler hat. Aber mal gucken, so, was meinst du denn? Auf jeden Fall eine schöne Frage. Ich Janis Fanclub. Mehr oder weniger. Super sympathischer Spieler auf jeden Fall. Ja. Ja, wie du gesagt hast, wenn man jetzt alles auseinander nimmt, sagen wir mal, erst Wiggins gegen Parker stellt, eventuell ist Wiggins der etwas talentiertere Spieler, aber Parker ist halt im Moment mehr für die NBA gemacht als Wiggins, also NBA ready. Bennett, ja, muss man jetzt sehen. Wir haben ja da die Hoffnung, dass er wirklich diese Saison wirklich seine Outcoming Season feiert. Ja, und Giannis ist halt, wie du sagst, athletisch, ist eigentlich der geborene Verteidiger. Wenn er jetzt in der Offense einen gewissen Input hat, wäre er noch besser. Ich gehe da auch mit Parker und Janis. Gut, tja. Aber wie gesagt, so, ich würde jetzt auch jetzt nicht wirklich gegen die beiden anderen gehen, weil viele haben jetzt halt den guten Anthony Bennett schon abgestempelt und das hast du ja eben auch gesagt und wir haben da noch die Hoffnung. Und aber da sieht man auch mal wieder so, dass ich weiß nicht, also Giannis, ich habe mir da jetzt eben nochmal die Zahlen aufgerufen. Also der hat jetzt 25 Minuten pro Spiel gespielt. Das ist schon mal was für einen Rookie. So. Also war ja auch eine Überraschung. War ja überraschend gut, muss man ja sagen. Macht halt 6,8 Punkte, holt 4,4 Rebounds. Also sind vernünftige Rookie-Zahlen. Und jetzt gucke ich hier bei Anthony Bennett, der ja dann, naja, halt der Number One Pick gewesen ist, macht immerhin in 13 Minuten, also fast in der Hälfte der Spielzeit, holt er auch 3 Rebounds, macht 4,2 Punkte. Ist natürlich noch schrecklich uneffizient, was aber auch irgendwie mit, weiß ich nicht, ich glaube, als er dann mal spielen konnte, musste er 20 Würfe warten, bis er mal einen Korb gemacht hat. Ich meine, man hat gemerkt, dass er so ein bisschen mehr in Fahrt gekommen ist, ne? Nur ich finde halt, die beide allein schon gegenüberzustellen, ich finde das ziemlich schwierig, weil der eine hat 52 Spieler mit 13 Minuten im Durchschnitt gespielt und der andere, ja, ein bisschen mehr, aber halt bei einem Team, das ab einem gewissen Punkt einfach wirklich getankt hat. Also da brauchen wir uns auch nichts vormachen. So, die Bucks haben einfach irgendwann gesehen, das wird nichts. Und deswegen hat Nate Walters so viele Minuten bekommen und auch ein Giannis. Also das ist normalerweise eigentlich wahrscheinlich ein Fall gewesen, wenn er wirklich in einem Playoff-Team gespielt hätte, hätte er wahrscheinlich auch mal den Weg in die D-League nochmal gehen müssen. Und hat man ja bei Schröder gesehen, wie schwer es dann für einen, ja, mittelklassigen Rookie in Anführungsstrichen, der nicht sofort einen Impact haben kann, bei einer Franchise sein kann, die um die Playoffs mitspielen wird. Aber ja, wie gesagt, also dann können wir das Thema jetzt auch nochmal beenden. Ich laber schon wieder zu viel. Wie sieht denn Antetokounmpos Zukunft aus? Hat er Chancen auf den Most Improved Player Award? Hat er das Zeug zum Leader der Bucks? Zum ersten eher nein, Stand jetzt, weil irgendwie es ist sein zweites Jahr, dass er jetzt geht. Natürlich gibt es da auch Überraschungen, wie zum Beispiel, wenn man Paul George sieht, er hat zum dritten Jahr, glaube ich, bekommen. Wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, das war das Dritten dritte oder Jahr, ne? vierten. Also er war, glaube ich, noch im Rookie-Vertrag auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da kommt halt immer einer, der schon ein Jahr oder 2 Jahre länger in der Liga ist, und schnappt einem sozusagen den Titel weg, weil das ist ein Titel. Da gibt's halt über die Saison gesehen wirklich ein paar, die man eventuell nehmen kann, weil in irgendeinem Team kommt immer irgendjemand, der auf einmal super Leistung bringt. Und ob da Giannis jetzt schon irgendwie, ja, ich glaube, vielleicht in 3, 4 Jahren, wenn es dann vielleicht auch in der Offense besser wird. Ich meine, gut, er liegt 6,4 Punkte, sagtest du? Irgendwie sowas Ist in ja der Höhe. schon mal nicht so schlecht. Aber da muss halt dann auch nochmal jetzt, was weiß ich, um den Titel wirklich zu bekommen, da müssen auch nochmal 8, 9 Punkte rauf. Ja. Das ist das Problem, denke ich, weil du hattest übrigens recht, ich bin nochmal eben zurückgerechnet, das kann ja nur sein dritten Jahr gewesen sein, weil er jetzt in seinem vierten war. Er verdient ja jetzt erst richtig Kohle ab nächster Saison. Stimmt. Ja, also was ich sagen wollte, das Problem ist halt immer, dass du so ein statistisch auch irgendwie was vorzeigen musst, ne? Weil, seien wir ehrlich, so in der vergangenen Saison, ich bin mit Dragic total zufrieden. Hab aber auch mal am Anfang hatten der Saison haben wir mal so ja so Kandidaten rausgepickt und da war ja unter anderem dann auch John Wall dabei, der sich ja bei den Assists, glaube ich, verbessert hat, der viel, viel bessere Defense gespielt hat auf einmal und der ja auch seinen Dreier irgendwie ein bisschen gefunden hat, zumindest irgendwie so, dass man ihn nicht mehr komplett offen stehen lassen konnte. Und das waren so Verbesserungen, die sind total untergegangen im Grunde, weil ne, da haben wir auch gesagt, eigentlich könnte man ihn jetzt auch nehmen als Most Improved. Aber im Grunde ist das ja auch immer schwierig, dann bei den Journalisten mit so etwas nicht messbarem wie Defense oder so oder halt ein verbesserter Dreier ist wahrscheinlich für die meisten irrelevant. Da zählen dann wirklich, dass du mehr Punkte machst, dass du wie im Fall von Dragic ja wirklich gute Effizienzwerte dann auch hast. Also mit, ich glaube, fast 50, 40, ich weiß gar nicht, ob es 50 und 40 waren, aus dem Feld und von der Dreierlinie. Ja, also wie gesagt, ich bin da total mit zufrieden, nur das ist halt so auch ein Stück weit der Maßstab. Paul George, hast du gesagt, der hat dann auch mal eben 5 Punkte mehr aufgelegt, mehr gereboundet, seine Assists fast verdoppelt, harte Defense gespielt, also bessere Defense und das hat ihm ja auch irgendwie ein Stück weit dann auch den MIP Award dann eingebrockt, sage ich jetzt mal. Teamerfolg ist auch förderlich, muss man auch sagen, ne? Also wenn dein Team dann gut ist und du mehr so auf dem Radar der großen Medien bist, dann hilft dir das natürlich, weil die Leute wählen dich ja. Das ist ja leider ein Medienvoting. Und die Suns haben ja auch überzeugt in der letzten Ja, Saison. die waren ja, ich meine, Überraschend gut. ja, ich will nicht schon wieder zu weit abschweifen, aber so, ich habe das, glaube ich, letztes Mal schon mal gesagt, dass ich es immer faszinierend finde, wie schnell das gehen kann, dass ein Team komplett anders beurteilt wird, weil ich habe mir noch mal so Season Previews aus dem vergangenen Jahr angeguckt oder so Video-Previews, ich glaube auch von Grantland hier, Bill Simmons und Jalen Rose haben sich auch hingesetzt und haben jedes Team irgendwie analysiert. Die Suns, die hatte ja niemand auf Rechnung und jetzt sagen wieder alle, ey, passt auf, die Suns könnten vielleicht die Playoffs schaffen im Westen und weiß ich nicht. Ein anderer Fall ist ja dann im Osten mit den Toronto Raptors. Ja, also ich finde das immer krass, wie schnell das ein Stück weit dann auch gehen kann, dass so ein Hype wirklich sich in den Köpfen manifestiert und dass Teams dann einfach für richtig gut gehalten werden, ne? Aber gut, die Suns haben Spaß gemacht, das muss man einfach mal sagen. Das stimmt. Aber da ist ja noch ein zweiter Teil bei der Frage, ne? Ja. Ob er das Zeug zum Leader hat, auch, ja. Ja, definieren wir jetzt einen Leader mit geht voran, engstirnig, schreit seinen Mann zusammen, oder gehen wir mit Leader, ja, heitert seine Truppe auf, motiviert sie, ja, spielt den Pauseclown auch mal in der Kabine, also der Lockerroom Guy. Ja. Da wäre Joel Embiid auf jeden Fall der krasseste Leader der NBA jetzt schon. Ja. Locker. Den sollten die 76ers jetzt schon mit in die Kabine nehmen. Ja, aber ich. Nee, ja, ich denke mal, das ist. Weiß ich nicht, was der mit Leader meint. Ich denke mal, ja, ersteres, glaube ich. Vorangehen. In der Crunch-Time-Tunnelblick. A la Michael, à la Kobe. Nein. Ich glaube auch nicht. Nee, da hast du. Vor allen Dingen, er ist ja nicht der Mittelpunkt des Teams. Ja. Du hast da jetzt Jabari Parker. Ja. Da jetzt wahrscheinlich der Fixpunkt wird, wahrscheinlich im Laufe der Saison, nicht unbedingt gleich am Anfang, aber im Laufe der Saison und ja, ihm wirst du dann auch den Ball dann in der Crunch-Time wahrscheinlich ein, zwei Mal mehr zuspielen als Giannis, bei dem du nicht sicher sein kannst, dass er auch in der Crunch-Time auf dem Feld steht. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, weil du hast ja theoretisch. Ja, was wäre das Crunch-Time-Line-Up? Ich denke mal, Brandon Knight wäre gesetzt auf der 1, weil der ist der Einzige, der da wirklich scoren kann, glaube ich. Also so ein Nate Walters oder so wäre jetzt, oder ein Kendall Marshall, würde ich, glaube ich, nicht nehmen. Dann hast du OJ Mayo, der, wenn er die Finger von den Cheeseburgern lässt, auch ein produktiver Spieler sein kann. Ja. Wen haben wir auf der 3? Ja, dann haben wir wahrscheinlich Parker auf der 3. Ich weiß nicht, wie Kit dann spielen will. Dann hast du Ilyasova als Stretch 4 in Anführungsstrichen. Ja, du brauchst auch Larry Sanders in der Crunch-Time, weil du zumindest irgendwie dann, wenn du einen Offensiv-Rebound brauchst oder wenn du hinten nochmal verteidigen musst, dann brauchst du halt Larry Sanders oder halt einen John Hansen, wie auch immer. Ja. Da sehe ich noch keinen Platz für Giannis, einfach weil er zu roh ist einfach. Das ist das große Problem und das kann generell, also man muss die Latte jetzt, glaube ich, auch mal ein bisschen anders anlegen. Ich habe ja eben gesagt, dass viel davon begünstigt wurde durch, dadurch, dass Milwaukee so mies war in der vergangenen Saison. Nur jetzt überleg mal, Milwaukee kommt richtig gut aus der Sommerpause raus. Irgendwie Jabari gibt dir 15 pro Nacht. Ilyasova spielt normal. Sanders bleibt fit. Mayo fängt endlich an, wieder Basketball zu spielen. Ja, Mayo hat seinen Scheiß zusammenbekommen. Ey, wer weiß, dann hast du vielleicht aus den ersten 10 Spielen 5 Siege. Ich weiß nicht, wie die Bucks anfangen. Und dann spielt Giannis auf einmal nur noch die zweite Geige. So, weil du mit ihm jetzt wahrscheinlich, ja, kam ja jetzt bei Griechenland, soweit ich weiß, auch von der Bank. Ne? Also ich meine, das ist halt noch zu wackelig, was er da manchmal zeigt. Er ist ja auch noch mega jung. Das ist das ja. Ne? Du musst dem Jungen Entwicklungszeit geben und ich hoffe, dass er die weiterhin in Milwaukee bekommt. Ich habe keine Ahnung, wie da jetzt wirklich die Ambitionen sind, weil ich sag mal, wenn es gut läuft, läuft es vielleicht schlecht für Giannis unter Umständen. Ja. Aber mein Kind soll ja wirklich begeistert von ihm sein, ne? Ja, das hoffe ich. Also ich würde es ihm gönnen. Also ich will, so sehr ich auch will, dass Milwaukee irgendwie gewinnt, weil ich halt die Franchise ziemlich gut finde. Das liegt nicht an der Tochter des Besitzers. ja, also wie gesagt, so, ich würde denen gönnen, dass sie gut werden, aber ich würde dann auch sagen, dass Parker und Giannis ruhig Raum für Fehler haben sollten, weil die beiden haben echt Potenzial. Und John Hansen auch, muss man auch sagen. Also der ist auch jemand, von dem ich mir noch viel erhoffe. Absolut. Gut. Ich glaube, so lange wurde noch nie in einem deutschen Podcast über die Milwaukee Bucks gesprochen, wenn es nicht gerade um Jason Kidd ging. Mit griechischer Beteiligung. Auch noch. Von einem griechischen Podcaster. Halbgriechen. Und die Vorfrage kam ja, glaube ich, auch von einem Griechen. Also, Hellas. Ja, wir sind überall. Ja. Wir haben wieder Geld. Das, gut, dass ich das nicht gesagt habe. Sonst kommt gleich wieder der verkaufen Sie bitte Ihr Team. Naja, gut, dann lass mal weitermachen. Okay, ab in den Westen. Nämlich, der Max möchte wissen, was wir von den Trailblazers erwarten. Wenn du gleich wieder sagst, so, ich stimme dir zu, dann glaube ich dir das nicht. Wenn du mir jetzt ankommst mit Finals, glaube ich dir das auch nicht. Ja, okay, nee, ich gehe in die andere Richtung. Ich habe Angst um die Trailblazers, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich fand zwar, Cayman war halt, fand ich vernünftig irgendwie, dass man ihn geholt hat, weil er, na gut, ich habe noch halt noch den Cayman so aus Clippers Zeiten und Hornets, also damals New Orleans Hornets Zeiten, der konnte ja was, gerade offensiv. Und wir haben uns da ja Ja, auch über mit Sicherheit. unterhalten. Alles cool, aber ich glaube, dass die Blazers immer noch nicht gut genug halt auf der Bank besetzt sind. Ich glaube, dass so ein Damian Lillard und ein Aldridge und so, dass die gerade Damian, also gut, dass er nicht bei der WM ist. So, der hat jetzt, glaube ich, auch alle Pause der Welt verdient. Ich weiß halt nicht, inwiefern die noch weiter dieses Niveau halten können mit, wir rennen jetzt, weiß ich nicht, 38 Minuten hier durch die Gegend, versuchen unsere Bank irgendwie zu verstecken. Und das im Westen und das vielleicht ohne diesen, wenn du dich noch erinnern kannst an letzte Saison, ohne diesen Schwung, den man ja aus der Offseason mitgenommen hat, wo man irgendwie lange Zeit sogar den Westen angeführt hat, weil man da einfach sich so in den Rausch gespielt hat und Dreier ohne Ende getroffen hat. Ich sag nur, ich will, Blazers sind einer der sympathischsten Teams für mich, also denen gönne ich nichts Böses, aber ich sag nur, die sollten aufpassen, weil ich habe ein bisschen, mir ist da ein bisschen Angst und Bange, dass die Blazers sowas wie eine Enttäuschung werden könnten, aber ich hoffe es Im nicht. Moment, da haben wir ja noch die Rockets, ne? Die auch. Aber ähnliche, eigentlich ähnliche Begründung. Nur die Rockets sind schlimmer eigentlich, also sie sind noch ärmer dran, was die Tiefe angeht, finde ich. Ja, also wie gesagt, ich erwarte nicht viel von den Blazers, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, positiven überraschen, wie auch immer. Was meinst du denn? Warum soll ich dir da nicht zustimmen? Weil du voll der Damian Lillard-Fan bist und ich gedacht habe, das ist jetzt Majestätsbeleidigung, wenn ich sage, ey, vielleicht könnte sein, dass Damian nicht so den Unterschied macht, eventuell, und die Truppe zusammen mit LaMarcus in die Playoffs führt. Der Bank ist das kein Wunder. Ich glaube, ich habe mich im letzten Podcast zuletzt über die Bank aufgeregt. Ich glaube, da hatten wir auch eine Frage über die Trailblazers. Weiß ich gar nicht. Kann aber sein. Du hast ein besseres Mein Ohr. Kann sein. Cayman war eine gute Verpflichtung. Sagen wir es mal, gute Verpflichtung stand jetzt. So, aber was, ich meine, man hätte viel mehr für die Breite, für die Bank machen müssen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das mit dem Cap genau aussah, aber ich kann mir vorstellen, dass man da schon noch ein bisschen mehr Freiraum gehabt hätte. Du hast vollkommen recht mit Marcus und Damien. Bei Damien, der könnte vielleicht auch nochmal die 38 Minuten die Saison überspielen. Ich meine, er ist ja erst Anfang 20 so. Aber LaMarcus Aldridge ist, glaube ich, 30 geworden jetzt. Boah, da kann sein. Kann sein. Also er ist auch Ende 20 auf jeden Fall, Ja, mindestens. 29, 30 um den Dreh da. Auf jeden Fall. So, da geht das auch irgendwann mal mit den Minuten wieder ein bisschen weiter runter. Weil mehr Regeneration. So. Ja, und dann gucken wir mal, was dann von der Bank kommt. Ja, dann kommt da halt wieder nichts. So. Ich würde dir da gar nicht wirklich widersprechen, weil ich glaube, mit den Playoffs, also wenn es für die Playoffs reichen sollte, dann müssen wir von beidem, also von Aldridge und von Lillard, überragende Saison sehen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt beiden in der Entwicklung, also zumindest das Lillard in der Entwicklung weiterhilft, wenn er jetzt wieder sich komplett für die Saison ausnimmt, dann meinetwegen die erste Runde in den Playoffs noch überragend spielt und in der zweiten Runde nicht mehr zu sehen ist. Weil die Kräfte einfach fehlen. Das ist auch einfach der falsche Weg. Und ich finde auch, man hat sich auf der Bank verschlechtert. Man ist ja nicht mal auf dem Stand von letzter Saison geblieben. Man hat zwar einen Chris Kamen geholt, aber viele Anker sind ja auch wieder weg. Blöde ist, ich habe Mo Williams, fand ich echt gut bei dem auf Ja, der Bank. genau. Und Genau. jetzt, ja, ich weiß jetzt nicht, Steve Blake, von dem habe ich jetzt nicht so eine hohe Meinung, aber gut, ist halt ein solider Backup-Point Guard, kann man glaube ich schon sagen. Ja gut, der bringt dir dann 5 Punkte und was weiß ich, 3 bis 4 Assists und steht dann, ja, wenn es hochkommt, 10, 15 Minuten auf dem Court, aber eine wirkliche Entlastung ist es dann auch nicht. Vor allen Dingen, weil Lillard ja auch einfach mal draufbleiben wird und du dann Blake einfach, oder Lillard als Shooting Guard und Blake als Ballhandler hast, das entlastet ja Damian nicht wirklich. Ich glaube, der wird ganz viel Verantwortung, noch mehr Verantwortung tragen müssen als in der letzten Saison. Aldridge muss eigentlich an die 2010 auflegen müssen, wenn nicht sogar 2210. Ja, und dann halt Glück hoffen und das andere straucheln. Ja, ich glaube, bei Portland ist einfach so ein bisschen auch so das Ungewisse. Ich glaube, die könnten zumindest in der Regular Season richtig gut werden und so gut werden, dass sie sogar irgendwie um wieder Fünfter halt werden. Das traue ich denen durchaus zu, aber die könnten halt auch, wie gesagt, wenn auch mal irgendwann, man ist ja ein Stück weit wirklich abhängig. So, was ist, wenn wirklich mal Damien, sei es nur 10 Spiele ausfallen wird? So, dann hast du Steve Blake, der dann wahrscheinlich startet und dann, ja, mal gucken. Dann haben wir noch, also du hast im Grunde hast du eine furchtbare Bank. Hast jetzt Big Man, hast du Cayman, Myers Leonard, von dem ich auch bisher noch sehr enttäuscht bin. Und Ja, habe ich auch wenn mehr Thomas erwartet. Robinson bin ich genauso enttäuscht. Also stecken noch alle in ihren Rookie-Verträgen auch fest, die aber jetzt auch nicht so unbedingt günstig dotiert sind, wenn man das mal alles so aufaddiert. Ja, also wie gesagt, also nur den Blazers, weil du eben das mit dem Cap angesprochen hast, ja, die waren jetzt halt auch nicht wirklich flüssig, so das muss man einfach mal so sagen. Also die sind jetzt auch wieder deutlich drüber. Was vielleicht gut ist, ist, dass Wes Matthews, Robin Lopez und LaMarcus Aldridge jetzt in einem Contract hier sind und nochmal alles rausholen wollen. Hat man ja gesehen, allein ein Kyle Lowry, der oder ein Trevor Ariza, die in ihren Contract Years in der vergangenen Saison waren, was die für ihre Mannschaft gemacht haben. Und vielleicht hilft das den Blazers und meine Befürchtungen sind völlig unbegründet. Mal gucken. Also ich nenne das immer gerne den Ariza-Deal. Ariza ist schon, der ist echt gut, also der. Ist Aber eine gut, Marke. jetzt ist es irgendwie aufgefallen. Der Vertrag ist, glaube ich, er hat sich ein bisschen mehr versprochen von seinem Vertrag und dürfte vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Wer weiß. Ist So. freiwillig nach Houston gegangen, ne? Also ich meine nur nochmal. Ja. Also die Option kann nicht groß gewesen sein. Das ist jetzt wieder so ein typischer Daryl Morey Deal. So, ach komm, ich schwatze dich von irgendeiner anderen Franchise ab und in einem vorletzten, letzten Vertrag ist ja bis eh wieder nur ein Trade-Asset, das ich auf dem Papier stehen habe. So muss man das ja leider mittlerweile werten, so bei denen, weil ich weiß nicht, ich habe glaube ich letztens auch sowas gelesen, dass es ein bisschen unpersönlich ist. Aber so soll mich ja nicht stören. So. Ich spiele ja nicht für die Rockets, ich bin kein Rockets-Fan und wenn es Ich glaube klappt, auch dann für klappt's. Ariza wäre es eher besser gewesen, wenn er dann seinen Hintern in DC gelassen hätte, aber gut. Ja, der wäre auf jeden Fall wichtiger, glaube ich, gewesen oder mehr gewertschätzt worden. So. Pablo, mit der Frage oder mit einer Frage zu dem Thema, wo ich eigentlich dachte, das Postfach explodiert, weil das vorgefallen ist, aber ist nicht so. Ja, Rassismus ein bisschen in Atlanta. Ziehen die Hawks um und wo hättet ihr gerne eine NBA-Franchise? Ziehen die Hawks um? Nein. Wo? Seattle. Ich glaube, das kann man heute so kurz beantworten. Ich habe, klar, Seattle, weil ich denke auch, dass die NBA alles dafür tun wird, dass die nächste Franchise, wenn es jetzt nicht zu einer Expansion kommt, wo vielleicht 2 Teams dazugeholt werden, wie es jetzt im Eishockey sein soll, dass Seattle da eigentlich, also es muss eigentlich. Ansonsten Außenseiterchancen, vielleicht kann man den kanadischen Basketball-Hype ja nochmal irgendwie nutzen und da nochmal versuchen, aber ja, Seattle, Ab nach Kanada. Vancouver. Ja, ich fände es geil, aber ich glaube nicht mehr dran. Also ich glaube auch, dass da ein Investoren zu finden wird, schwierig. Ja, was meinst du denn generell zu den, ja, in Anführungsstrichen Rassismus der Hawks? Also warum diesen Hintergrund, warum der Pablo das fragt, ist ja, dass eine E-Mail aufgetaucht ist von dem, ja, Teilbesitzer, der aber irgendwie offiziell als Owner gilt. Levinson heißt er, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Da hat er so, sich so ein bisschen eine Wirtschaftsanalyse, sage ich jetzt mal, seines Teams durchgeführt. Ja, hast du da irgendwie, was, hat dich das irgendwie total schockiert? Oder hat Sterling dich vielleicht so abgestumpft, dass dir das im Grunde total am allerwertesten vorbeigegangen ist? Nee, also, weißt du selbst, Rassismus geht mir überhaupt nicht am Arsch vorbei, um es mal gleich direkt zu sagen. Aber ich glaube, bei ihm ist es diesmal nicht wirklich Rassismus, sondern Business. Ja. Er hat gesehen, wie viel Geld Sterling gemacht hat. Vielleicht hat er die Chance gesehen, sein Leben lang ausgesorgt zu haben. Hat vielleicht gar keinen Bock mehr auf die Franchise, was weiß ich. Ich glaube nicht unbedingt, weil das war ja eher eine Auflistung an Tatsachen als wirklich Rassismus. Ja, also ich meine, da bin ich irgendwie bei dir, so mit dieser Auflistung. Ich meine, boah, im Grunde total, also du hast nicht das Gefühl, dass der jetzt so übertrieben smart ist, so, ne? Also wenn er sagt, dass in Atlanta 40% oder es waren mal 70%, jetzt sind es 40% Afroamerikaner im Publikum sitzen, dann denke ich mir ja, okay, nur weil das bei anderen Franchises nicht so ist. Woran liegt es denn so? Dann habe ich mal rein aus Interesse, weil ich ja mal in Oregon war. Und das, was mir an Oregon am meisten aufgefallen ist, ist, dass ich einfach keinen Afroamerikaner auf der Straße gesehen habe. Also, wo ich total schockiert von, also, oder überrascht. Und da wohnen in Portland jetzt, weil da nur eine Franchise in Oregon gibt, habe ich mal so als Beispiel nachgeguckt, 6,3% Afroamerikaner. Das sind in absoluten Zahlen 36.000, also ist überhaupt nicht viel. So, in Atlanta hast du dann laut neuesten Schätzungen über 50%. Das heißt, die sind eigentlich keine Minderheit mehr, sondern die sind da halt die, ja, ethnische Mehrheit, sage ich jetzt mal. Und dass sich das irgendwie dann auch auf den Sport dann auswirkt oder auf die Gäste, die da hinkommen, war für mich irgendwie, also nichts, worüber ich jetzt irgendwie überrascht gewesen wäre, ne? Dass er jetzt so Sachen wie reinbringt wie, ja, aber unsere Cheerleader, da sind alle schwarz und die, ja, ziehen wahrscheinlich die Schwarzen im Publikum an, dass Hip-Hop-Musik gespielt wird und so eine Sachen. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen Klischee, aber ich fand es jetzt auch nicht so krass, muss ich sagen. Also, Das wollte ich damit sagen. ja. Das ist einfach, ja, eine Auflistung hat er abgerattert, was eventuell so ist. Ich will jetzt nicht behaupten, dass afroamerikanische Cheerleader afroamerikanische Männer anlocken. Ich glaube, die kommen eher, weil sie Basketball sehen wollen, und das ist dann halt, ja, die Kirsche obendrauf sozusagen. Ja. Aber bei Sterling, das war Rassismus in reinster Form. Ja. Auch die Äußerungen über Afroamerikaner, das ist für mich einfach nur Business. Ich glaube, Abdul-Jabbar hat es auch gesagt. Er ist kein Rassist, er ist ein Businessman. Das ist Und ich irgendwie. glaube, das ist dumm. Das ist dumm. Aber ob es jetzt wirklich Rassismus ist, ja, darüber lässt sich streiten. Ich glaube, er ist einfach nur so, er will dazu sozusagen gezwungen sein, verkaufen zu müssen und dafür abzusagen. Ich glaube, das ist das primäre Ziel. Ich glaube nicht, dass er wirklich ein Rassist ist. Ja. Vielleicht hat er irgendwelche rechtsradikalen Ansichten, aber ich glaube, nicht, dass unbedingt das jetzt das Ausgangsziel war. Ich glaube, es geht da einfach nur um Geld. Genau. Und das sieht man, glaube ich, auch so, wenn man anguckt, so was die Leute da bisher da, also er gehört ja zu dieser Atlanta Spirit Gruppe. Und die haben damals auch die Atlanta Thrashers, worauf er ja auch in der E-Mail Bezug nimmt, das Eishockey-Team gekauft. Lass mich jetzt nicht lügen. 70, 80, also auf jeden Fall weit unter 100 Millionen hat er die gekauft. Die Thrashers sind jetzt mittlerweile in Winnipeg und ich glaube, da wurde, ja, hat er nochmal bestimmt 100 Millionen dran verdient, weil ich glaube, die ging für, ich weiß nicht, 150, 160, 170 Millionen irgendwie weg. Also Business Move. Dann hat er jetzt wahrscheinlich gesehen, okay, warum sollte ich mich jetzt dagegen sträuben? Warum sollte ich, weiß ich nicht, auf die E-Mails irgendwie großartig eingehen und mich verteidigen. Ich mache da jetzt einfach das Beste draus und sag direkt von vornherein, ich verkaufe meine Rechte. Die Hawks sind, weiß ich nicht, wenn Milwaukee 550 Millionen bringt, bringen die Hawks das bestimmt auch rein, weil Milwaukee einfach auf Rang 30 bei den wertvollsten Teams gewesen ist und die Hawks sind, ich glaube, nur knapp davor. Aber klar, so für ihn, also ich fand den Zeitpunkt auch witzig, weil du weißt ja als Football-Fan, was gestern, nee, vorgestern gewesen ist, ne? Also du hast ja den ersten NFL Sunday gehabt in Amerika, wo die meisten Sportfans eh dann keine Ohren für was anderes haben. Fand ich auch lustig, dass es an dem Tag irgendwie rauskommt. So, man hatte das Gefühl, das ist alles so ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden und verkaufen, alles ruhig und dann mal gucken. Aber gut, das geht auf jeden Fall noch weiter, weil wir wissen ja jetzt auch, dass der General Manager Danny Ferry da noch ganz andere Sachen wohl gesagt haben soll und da bin ich mal gespannt. Aber das ist wahrscheinlich dann Thema für nächste Woche im Podcast, weil da wird noch einiges kommen, glaube ich. Also Stand jetzt gehen wir eher davon aus, dass er Geld machen will, als dass er wirklich rassistisch veranlagt ist. Ja, also ihm ging es, glaube ich, einfach nur darum, dass er Merchandise verkaufen wollte, dass er will, dass die Weißen, hat er ja auch, glaube ich, explizit so gesagt, dass die weißen Südstaaten-Männer sich nicht in der Minderheit fühlen wollen und deswegen halt keine Season-Tickets kaufen. Ich glaube, das war so der allgemeine Beweggrund. Und ich glaube, er hat irgendwo auch mal gesagt, dass ihm das überhaupt nicht juckt, was zum Beispiel für Leute da sitzen oder was eine Hautfarbe die Cheerleader haben. Ich glaube, irgendwo steht das auch in dieser E-Mail drin, aber ist Business für mich. Also für mich schreit das alles nach einem Business-Move, ehrlich gesagt. Und falls sich jetzt jemand wundert, warum ich hier so ruhig bleibe und mich bei Sterling damals so aufgeregt habe, wie gesagt, das ist Business, das ist einfach, das ist das, was er damit erzeugen wollte, Aufmerksamkeit, Geld, Macht sozusagen. So, und Sterling, ja, nein, er ist krank, ich möchte da jetzt auch nicht wirklich drauf eingehen, aber das war, also Sterling ist für mich ein Rassist und das ist einfach nur ein dummer Geschäftsmann, der über Leichen geht, um Geld zu machen. Zu der Sache, ob die umziehen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also wir haben jetzt noch eine Frage, halt kommt durch den Verkauf der Hawks endlich Seattle wieder. Da muss ich jetzt nochmal sagen, die Hawks, also als sie die, glaube ich, damals gekauft hat, halt dieses Paket aus Atlanta Thrashers, Atlanta Hawks, hat er, glaube ich, auch irgendwie ein Abkommen oder einen Vertrag mit dieser Phillips Arena, wo die Hawks und die Thrashers halt gespielt haben. Abgeschlossen. Ich glaube, der Vertrag, der läuft jetzt in 4, 5 Jahren aus. Und wenn der neue Besitzer jetzt sagt, ja gut, ich verlängere den Vertrag nicht, dann mal gucken. Also ich will jetzt keinem Sonics-Fan hier zu viel Hoffnung machen. Nur, es wurde schon gesagt, dass da ein paar Leute halt angerufen haben in Atlanta und die da sehr daran interessiert sind, die Franchise zu kaufen. Ja, mal gucken. Nächste Woche kommen dann die Fragen, ob Kevin Durant zurück nach Seattle geht, wenn die Ja, Supersonics zurück sind. Mann. Und die ganzen Danny Ferry ist ein Rassist fragen wahrscheinlich. Aber damit müssen wir uns diese Woche zum Glück noch nicht rumschlagen. Es ist auch, glaube ich, erst seit ein paar Stunden online, so diese ganzen Zitate. Und von daher bin ich da auch ganz froh drüber. Ist heute Nacht, glaube ich, online gegangen. Ja. Oh, jetzt habe ich dir die Frage eben geklaut, die du vorlesen solltest. Das macht nichts. Mal hau ich die nächste Frage auch noch raus, dann sind wir wieder im Rhythmus. Ach, du hast ja KD eben schon angesprochen. Was sollten die Thunder unternehmen, um Kevin Durant zu halten? Aufhören, geizig zu sein, einen Trainer mit einem vernünftigen Arten, Basketball zu spielen, zu verpflichten und endlich eine Meisterschaft zu holen. So, blöd gesagt. Ich glaube, ja, Scott Brooks ist unser Lieblingstrainer, haben wir ja schon oft gesagt. Er kommt mit diesem Hero Ball einfach nicht weiter. Er muss endlich die Rollenspieler und Bankspieler mit ins Spiel einbeziehen. Solange das nicht geschieht, werden sie vielleicht in die Finals kommen, aber sie werden die Finals nicht gewinnen. Da kann ein KD auch meinetwegen 50 Punkte pro Spiel auflegen. Erstmal kommt dann wieder ein Westbrook, der wahrscheinlich überdreht und einfach, ja, weiß ich nicht, in den Emotionen auch seinen Input zugeben möchte. Ja, und dann, du kannst es irgendwann halt ausrechnen. Gib KD in der Crunch-Time den Ball und dann ist gut. Stellst du zwei gute Verteidiger gegen KD, ist der schon mal ausgeschaltet. So, es ist einfach zu einfach. Ja, und KD, ja. Ich glaube, 2016 läuft sein Vertrag aus. Ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Monaten und auch im nächsten Jahr eventuell die Heimat näher rückt und er sich schon Gedanken darüber machen wird, ob er dann eventuell nach Washington gehen möchte. Was soll ich dem jetzt noch hinzufügen? Um mal auf die Frage zu antworten, wenn ich auch mal etwas umgangssprachlichere Redewendung anwenden dürfte, ey, die Oklahoma City Thunder müssen sich im Grunde zu Durants Bitch machen und machen, was er will. Weil die müssen alles machen, um ihn zu halten. So, weil die können nicht riskieren, dass einer der besten Spieler des letzten Jahrzehnts, was auch immer, die Franchise verlässt und dann wahrscheinlich auch noch ohne Gegenwert, weil traden wird man ihn auch nicht. Also höchstwahrscheinlich, außer er sagt jetzt, ich werde hier auf keinen Fall verlängern, macht was draus, ich kein böses Blut, so ich sag euch jetzt Bescheid, dann kriegt ihr einen Gegenwert für mich, bla bla bla. Aber auch das ist, wie man bei Kevin Love gesehen hat, nicht immer einfach. Ne? Also die Thunder müssen alles machen, fertig. Also die sollten sich mit Roc Nation, also seinen Agenten da von Durant hinsetzen, sollten gucken, dass er schön bei Laune bleibt. Finanziell ist er jetzt gut abgesichert durch seine, was macht er jetzt? Ich glaube, Frozen Joghurt hat er jetzt auch noch ein paar Anteile von so einer Nike ist Frozen verlängert. Joghurt-Kette. Ja, Nike, alles. Also der ist finanziell auf jeden Fall gut dabei. Ich glaube, Geld spielt dann auch keine Rolle, wenn es in die Free Agency geht, sondern wirklich, wo fühle ich mich wohl? Wo habe ich Chancen auf Erfolg? Und da müssen die Thunder reinhauen, ganz klar. Kann ich dich was fragen? Klar. Wenn du KD wärst, ne? Du dich Ja. 2016 entscheiden musst. Oklahoma oder Washington? Ball? Oder Russell Westbrook, für wen würdest du dich entscheiden? Boah, ich weiß nicht, ich glaube, dass KD und Westbrook echt gut miteinander sind. Von daher glaube ich, kann ich das irgendwie ganz schwer beantworten, weil ich ja so Westbrook schon in einer gewissen Schublade habe. Boah, aber ich glaube, ich bleibe bei OKC. Wenn das jetzt wirklich nur darum geht, mit wem, welchen Point Guard ich zusammenspielen will, dann glaube ich, dann bleibe ich bei meinem Buddy, wenn sie wirklich Buddies sind und versuch's weiter, aber ich glaube, er hat jetzt auch wieder auf seinem Instagram irgendwas gepostet, irgendwie in einem Washington Redskins Trikot und so, hey, geil, Washington und so, DC und weiß ich nicht, also es ist ja schon, man sieht ja auch, dass er irgendwie das wohl eine Rolle spielt, ne, wo er sich so zu Hause fühlt. Von daher, also ich würde zwar, würde vielleicht sagen, so wenn es jetzt nur um den Point Guard geht und ich mich in die Situation von KD versetzen soll, bleibe ich wahrscheinlich in OKC. Aber wenn alles andere noch dazu kommt, gehe ich wahrscheinlich nach Washington. Ich glaube, Aber das gibt so einen Riesenknall, wie es bei LeBron in dieser Saison war. das kann gut sein. Was würdest du denn machen? Ich meine, du bist ja ähnlich eingestellt, was jetzt Westbrook und Wall angeht, wie ich. Würdest du da sagen, du gehst zu Wall nach DC? Ich glaube, das ist keine Entscheidung für oder gegen einen der beiden Point Guards. Ich glaube, das ist eher eine Entscheidung für, wo fühle ich mich zu Hause? In meiner wirklichen Heimat oder in meiner sportlichen Heimat, die mich groß gemacht hat. Ja. So, und ich glaube, ich kann, ganz ehrlich, ich kann KD ganz schlecht einschätzen. Ich auch. Ich möchte, manchmal bin ich so weit, wo ich dieses Good Guy Image einfach leid bin. Das ist mir zu allglatt. Das ist einfach so dieses auf den Podest stellen, das es eigentlich gar nicht gibt. Keine Ahnung, ich glaube, wenn ich wirklich ehrlich bin, sehe ich Washington im Osten eher als Titelfavoriten als die Thunder im Westen. Und mit KD wäre dann wohl der letzte Schritt getan. Ja, auf jeden Fall, klar. Für OKC wäre es dann so, geht KD 2016, ist Russ 2017 weg. Wahrscheinlich. Wenn nicht so, wenn er nicht sogar sagt, nee, tradet mich so ungefähr. Ja gut, im günstigsten Fall bei einem Abgang von KD sagt Westbrook, gut, ich habe jetzt meinen Status als alleiniger Star. Die Franchise, ja, identifiziert sich jetzt mit mir, also baut mir ein schönes Konstrukt. Und wir versuchen es halt weiter. So. Nur ich befürchte, aus dem Holz ist einfach ein Westbrook nicht geschnitzt. Ich glaube, der will Titel und das so schnell wie möglich. Und das wäre dann einfach nicht möglich. Was auch gar nicht falsch ist. Ich meine, Sportler, Leistungssportler, die haben nur einen gewissen Zeitraum, in dem sie Geld verdienen können, so viel wie möglich, und wo sie auch Titel gewinnen können. So. Also. An KD Stelle würde ich 2016 nach Washington gehen. Ich fand das interessant, was Mello gesagt hat. Er hat ja gesagt, so, jetzt nochmal den Verein wechseln, ist auch aus wirtschaftlicher Sicht so ein bisschen schwierig, weil du stehst ja nicht nur bei deinem Verein unter Vertrag, sondern du bist ja eine Marke im Grunde. Also wenn du gut bist, wenn du so ein Mello, KD, LeBron, wie auch immer bist, dann bist du ja eine Marke. Und er fand das jetzt so eine große Herausforderung auch teilweise, jetzt nochmal wirklich neu anzufangen und wieder in den Markt, in den er da reinkommt, den nochmal so zu erobern, wie er jetzt, machen wir uns nichts vor, New York als wahrscheinlich größten, zweitgrößten, was auch immer, Basketballmarkt der Welt in Amerika, da nochmal neu anzufangen, nur da würde ich auch sagen, ne? Also ich meine, okay, Oklahoma City, die Heimspiele sind ja ähnlich wie in Utah, laut, voll und ja, Fans scheinen da loyal zu sein, aber was es auch nochmal für einen Boost geben würde, ne, wenn so ein Superstar wie KD, der aus dieser DC, Maryland, Virginia Connection da zurück in die Heimat in Anführungsstrichen geht, was das nochmal für einen Boost geben würde, auch bei allem. Also ich glaube, die Wizards sind jetzt auch nicht so die Mannschaft, die unglaublich viel Merch verkauft. Also ich fänd ich krass. Also ich glaube, das ist so ein Aspekt. Für KD im Vergleich zu Melo wäre das eher interessant, wirklich den Markt zu wechseln, weil er einfach noch ein bisschen mehr Potenzial ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles. Wir kommen auch so nicht weiter. Wir sollten uns darüber Gedanken machen, wenn es soweit ist. Ja. Aber es ist ein spannendes Thema, wo man wirklich, wie man hört, Ja. viel drüber sagen kann. Auf jeden Fall. Dann gehen wir in den Osten oder bleiben im Osten, je nachdem, wie wir das jetzt sehen. Wie bewertet ihr die Aktion der Brooklyn Nets-Fans auf der Twitter-Seite der Bucks beim Q&A mit einem Spieler? War so maximal vor einer Woche. Ja, ich habe das so am Rande mitbekommen. Das war, weil ich Ich zu den, meiner Schande gar nicht. ich habe die Bugs ja auch bei Twitter drin. Deswegen glaube ich, ist mir das aufgefallen. Also das ist auf jeden Fall von Jared Dudley gewesen. So, die haben gesagt, hier, neuer Spieler, stellt eure Fragen, ne? Hashtag Ask Dudley oder was weiß ich, irgendwie so ein typischer Twitter-Hashtag da halt. Und das Problem ist, dass dann so Nets-Fans gesagt haben oder die Chance ergriffen haben zu fragen, ja, wie wirst du dich denn fühlen unter so einem frauenschlagenden, betrunken, autofahrenden, weiß ich nicht, two-faced Coach zu spielen wie Jason Kidd, also dass er halt ordentlich nochmal nachgetreten worden ist von den Nets-Fans. So indirekt dann halt auf Jason Kidd wieder und dann kam aber auch noch ganz andere, kam irgendwie wahrscheinlich ehemalige Clippers-Fans oder Bucks-Fans, die einfach gesagt haben, hey, wann hörst du denn auf Kuchen zu essen oder wie läuft dein Training und so, also auch Dudley halt ein bisschen angegriffen und ja, mein Gott, was soll man dazu sagen, ne, ist überflüssig, braucht man jetzt nicht wirklich, aber ja, also gerade nicht, wenn es die eigenen Fans sind, so dann, das finde ich immer so schlimm, wenn man dann halt als Bucks-Fan da wirklich hingeht und der kommt da neu hin und dann sagst du, na, Fetti, was läuft? Heute schon eine Torte verdrückt. Finde ich halt ein bisschen überflüssig. Also noch überflüssiger als das, was meine Brüder aus Brooklyn da gemacht haben. Was meinst du? Die Macht der sozialen Netzwerke. Ja, Mann. Das könnte ein neuer Blockbuster werden. Nein, zum Thema. Ja, total unnötig, klar. Ich meine, an Jared Stelle würde ich dann vor dem Rechner sitzen und mich verarscht fühlen. Ja. Und ich glaube, sie haben sich da auch blöd gesagt, den richtigen rausgepickt, weil ich glaube, Jared Dudley, der weiß sich zurückzuhalten. Es gibt ja Spieler, Swaggy P. Also Nick Young zum Beispiel. Swaggy. Ich glaube, von dem hätten sie Kontra gekriegt. Und das wiederum hätte seinem Image geschadet. So. Ja, Mann, Swaggy hätte einfach nur gegrinst die ganze Zeit. Swaggy tut niemandem was Böses. Ja, gut, Swaggy war vielleicht auch ein dämliches Beispiel. Aber na gut, Boogie. nehmen wir J.R. Smith. Okay, auch gut. Zum Beispiel, der antwortet ja wirklich und der antwortet auch auf andere Fragen. So. Ja. Auf jeden Fall, so. Das würde ja. Jared Dudley hat sich richtig verhalten. Ja. Einfach nicht auf den Mist eingehen. Weil wenn du darauf eingehst als Spieler, bist du nachher der halt alles abbekommt. So. Ja. Dann wird dann gesagt, ja komm, die paar Fragen, da brauchst du doch nicht so ausrasten und bla bla bla, ne? So. Es ist halt immer einfacher zu sagen, eine Person, die im öffentlichen Leben steht, an den Pranger zu stellen, als irgendjemanden, der im Internet dicke Eier hat. Klar. So. Um es umgangssprachlich zu formulieren. Ja, und die Aktion natürlich total unnötig. Wobei, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Jason Kidd hat nicht nur bei den Nets-Fans viel Kredit verspielt. Ich war mal, als Spieler war ich, bin ich ein großer Fan von ihm. Aber durch die Aktion jetzt, wie das alles abgelaufen ist, ich finde so eine Aktion nicht gut. Jetzt auch mal spezifisch auf die Nets-Fans, darum geht's ja eigentlich, einzugehen. Aber ich kann es irgendwo verstehen. Weil das war wirklich eine miese Aktion von Jason Kidd. Aber es gehört sich einfach nicht. Und einfach links liegen lassen und ihn sein Leben so führen lassen, wie er das für richtig hält. Am Ende kannst du eh nichts dagegen machen. So. Ich hoffe, das war relativ verständlich. Ja, denke ich mal. Gut, machen wir weiter. Wir bleiben bei deinem Netz. Ja, wieder zurück zu KD und den Netz. Ja, irgendwie. Also ist Jay-Zs Einfluss bei den Netz so groß, dass er, also dass der eine oder andere Star, wie zum Beispiel ein Kevin Durant, dorthin wechseln würde? Meine blöde Frage. Ist er eigentlich schon in der Agentur von Jay-Z? Ja, also Durant war so der erste Große, der da bei Roc Nation unterschrieben hat, soweit ich weiß. Alles klar. Also, ja. Er ist da, ich weiß aber nicht, wer noch. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Ja, also KD. Wie gesagt, ich glaube, wenn er geht, wird es darauf hinlaufen, Washington oder ich bleib. Wobei, ja, es geht ja um den Einfluss. Ich kann mir schon vorstellen, Jay-Z hat so viel, ja, sich so viel Macht erarbeitet und hat so ein Standing in der gesamten Marketingwelt, in der Musikwelt und auch in der Sportswelt. Ich weiß nicht, wenn er es schafft, dem Spieler genug Honig um den Mund zu schmieren, ob er da nicht eventuell schwach wird. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt Schlimmeres, als für die Nets zu spielen. Das sagst du. Ja, weil ich der Franchise anders gegenübertrete als andere. So. Okay. Ja, also ich für meinen Teil, ich hätte kein Problem für die Nets zu spielen. Klar, da muss sich einiges ändern. Das ist klar. Aber die Nets an sich als Franchise, ich glaube, auch ein Kevin Durant, wenn er wirklich genug Honig um den Mund beschwert bekommt, würde das Emblem mit Stolz tragen. Ja. So, ob es so weit kommt, ist jetzt die zweite Frage. Ich meine, Jay-Z wird so oder so Provision davon kriegen, egal wo er bleibt. Eben. Beim nächsten Vertrag. Also, aber klar, ich denke, er wird es wahrscheinlich auch versuchen. Ja, also ich meine, nur nochmal. Jetzt kommt der Insider. Ja, okay, ich versuch's jetzt nicht ganz so insidermäßig zu halten. Nur, das Problem, Jay-Zs Einfluss bei den Nets, also Jay-Z ist offiziell kein Teil mehr der Nets, weil das ist halt eine Bedingung, die er erfüllen musste, um seine Agentur halt an den Start zu bringen. Du kannst nicht Teilinhaber einer Franchise sein und dann Spieler von Konkurrenten unter Vertrag nehmen. Das wäre irgendwie, ne? Also er hat seine Rechte, die ja ohnehin nie so groß waren, hat er verkauft. Nur ich glaube schon, dass wenn man ihn jetzt nach seinem Lieblingsteam fragen würde, würde er wahrscheinlich in Brooklyn antworten. Er ist ja auch der Hauptgrund, warum die Nets in Brooklyn sind, muss man einfach so sagen. Er hat sich ja dafür sehr stark gemacht. Er hat Macht. Ja, ist so. Das Ding, was ich so interessant finde, ist, ich habe jetzt, also Basketballer sind, glaube ich, bei ihm noch gar nicht so. Also unser Sweetheart Skyler ist bei ihm, das weiß ich. Ui. Und einer deiner Favorite Rookies, James Young, ist halt noch bei ihm unter Vertrag. Also noch geht da was, ne? Also bei seinem Roster, sage ich jetzt mal. Da ist noch Luft nach oben. Er hat noch ein paar Plätze, glaube ich, frei. Noch ein paar Minuten pro Woche. Vor allen Dingen muss ja bei KD wahrscheinlich nicht so viel machen. Ne? Ich meine, der ist ja ähnlich wie LeBron. Der kriegt das Geld hinterhergeworfen. Muss dann nur sich entscheiden, was wahrscheinlich aus PR-mäßig das besser ist. Aber ich finde das krass. Also nur mal so für die Zukunft gesprochen. Wir müssen ja jetzt nicht unbedingt von Durant oder James Young jetzt reden. Einfach wenn ein junger Typ sagt, ey, alles klar, ich möchte eine Agentur haben oder einen Agenten, gehst du dann zu so einem Agenten, der dir von irgendeinem College-Coach oder irgendwas empfohlen wird, irgendein Typ, der, weiß ich nicht, seit 10 Jahren dabei ist, immer so ein paar mittelklassige Stars hat, oder gehst du dann wirklich als, und jetzt spreche ich mal in Klischees, wenn du halt aufgewachsen bist in sonst wo, in der Großstadt, sage ich jetzt mal, und du hast, das war immer so ein Teil deiner Kultur halt, so dieses, weiß ich nicht, ne, Hip-Hop und alles, dann gehst du doch zu Jay-Z, der einfach wahrscheinlich für so ein 20, weiß ich nicht, wie alt sind die Rookies? 19, 20, 21. Ja, dann hast du doch, da hast du doch die Auch mal vollen. 31, wenn man Pero Antic nimmt. Ja, ich glaube auch, der hat so viel mit Jay-Z nicht zu tun. Also das, wie gesagt, das ist jetzt sehr klischee-mäßig, ne? Du bist ein Heranwachsender, weiß ich nicht. Du musst ja nicht unbedingt Afroamerikaner sein. Du kannst ja generell, weil das einfach, Hip-Hop ist ja so eine Jugendkultur, die gerade in Amerika noch viel, viel stärker vertreten ist als in Deutschland. Ich meine, Eminem ist weißer als ein Toastbrot, Ja, ja? eben, also ich meine, es gibt Ausnahmen, ne? Auf jeden Fall. Boah, Alter, wenn der, wie gesagt, ich bin ja auch schon so in diese Zeit reingekommen, so wo Hard Knock Life einfach so gerade durchgestartet ist und weiß ich nicht, was danach, Big Pimpin' und sowas danach kam. Also Jay-Z war für mich auch immer ein krasser Typ und das, obwohl ich jetzt nie so der unfassbare Rap-Fan war. Also Rap war immer cool, aber so krass, wie das wahrscheinlich in Amerika einige Jungs handhaben, bin ich ja dann doch nicht. Und dann hatte Ich sag es. ja, ich würde mich in den USA wohlfühlen. Ja, Mann. Aber dann unterschreibst du natürlich bei Jay-Z, ey, dann denkst du dir so, scheiße, den Typen habe ich früher rauf und runter gehört. Der ist einfach eine Ikone, der hat's geschafft, der ist ein gutes Vorbild auch für alle im Grunde. Ja, Der hat dann gehe ich zu Stil. dem. Der hat einen Stil, der hat eine hübsche Frau, alles. Also, er Und er repräsentiert schläft nicht ja. mit seiner Frau, dann bist du nämlich tot. Er ist so. Na, oder dann kommt die Schwester der Frauen und puncht dich im Aufzug weg. Naja, hätte ich mir verkneifen sollen. Nee, aber ich meine, klar. Ich meine, in Zukunft, wie gesagt, so bei all den Leuten, die dann früher Jay-Z gerne gehört haben, die sagen, alles klar, der gefällt mir auch von Angesicht zu Angesicht und der sagt, okay, er wird mich gerne vertreten. KD hat er unter Vertrag. Ich glaube, es gibt im Moment, ja, ist im Moment nicht das Schlechteste, wenn Jay-Z deine Franchise cool findet und da vielleicht auch mal sagen würde, okay, ich verzichte vielleicht mal auf ein Prozentchen meiner Provision, wenn du vielleicht mal dahin gehst. Aber ich glaube auch nicht, dass das legal ist, aber wie auch immer. Ja, ich freue mich. Ich drücke auch Jay-Z weiter in die Daumen, dass er ganz viel coole Leute bei sich unter Vertrag bekommt. Und Hoffentlich dann, zu den Netzlots. ja. Und ansonsten kriegen wir einfach Skylar Diggins als, ja, als Backup Point Guard. Wir können einen gebrauchen. Einen. Also Backup, also ich bitte dich. Okay. Wahrscheinlich hat Starte. Skylar Diggins eine bessere Saison gespielt als Deron Williams, aber davon will ich jetzt nicht anfangen. Ja, hat sie. Ja. Ja, weiter geht's. Bleiben aber bei den Nets. Frage an den Insider, wann bekommen die Nets nach jetzigem Stand wieder einen Erstrundenpick? Es ist Ja. ja etwas schwierig bei denen durch die Verpflichtung von Garnett vor einigen Jahren. Ja. Wir haben tatsächlich den 2015er Pick haben wir, allerdings haben die Atlanta Hawks das Recht, den Pick mit uns zu tauschen. Was im Grunde da heißt, verpassen Der wir die besten Saison Playoffs, spielen. ja, also, ne, verpassen wir die Playoffs, Atlanta kommt in die Playoffs, wir haben einen besseren Pick, kann Atlanta sagen, ja, an der Sonne damit, ihr kriegt unseren, wir kriegen euren. Das war halt, glaube ich, noch Teil des Joe Johnson Deals. Und ja, 2016 geht nach Boston. 2017 haben wir das gleiche Spiel, dann können wir, kann Boston sagen, ey, wir wollen euren Pick. Wobei ich nicht glaube, dass bis 2017 die Boston Celtics so gut sein werden, dass die über den Nets stehen in der Tabelle. Ja, und 2018 ist auch wieder in Boston und das war's dann auch. Also danach sind die Picks dann noch unsere. Noch. Ich Also befürchte. 2019, alles klar. Ja, 2019 gibt's das erste Mal wieder einen Pick, ohne dass da irgendeiner das Recht hat, mit uns zu tauschen. Wer weiß, vielleicht brauchen die Nets 2019 auch nicht unbedingt noch einen ersten Pick. Ja, aber du darfst ja, glaube ich, nicht zwei Picks hintereinander bedingungslos traden. Nee, das stimmt. Naja, also da wird wahrscheinlich dann wieder, wenn sie den loswerden wollen, dann heißt es wieder hier, komm, wir tauschen. Ihr habt das Recht zu tauschen, wie auch immer. Nur, ja, muss man mal gucken. Werden die Warriors endlich zu einem ernstzunehmenden Contender? Max will's wissen. Schöne Grüße an Max, viele Fragen gestellt, fand ich gut. Kurz und knapper. Nein, weil ich verstehe es immer noch nicht, wie man Mark Jackson vor die Tür setzen kann. Mal abgesehen von seinen ja, politischen Einstellungen, sagen wir es so, ist er ein großartiger Trainer. Sein Rauswurf war für mich völlig übertrieben, weil es lag sicherlich nicht an ihm, dass sie nachher in den Playoffs rausgeflogen sind. Das Team ist einfach noch nicht so weit. Klar, du hast die Splash Brothers, wobei du bei Curry, gut, jetzt hält sein Knöchel, aber wie lange kannst du das behaupten? Es kann immer was passieren. Er braucht nur einmal dämlich umknicken und dann hast du den Salat. So. Iggy wird nicht jünger. Ja. Da fehlt einfach noch, weiß ich nicht, eine zusätzliche Scoring-Option, die aber auch kein Loch in die Defense reißt. Und vielleicht, dass man auf der Bank auch einen Veteran vielleicht irgendwie verpflichten kann. Also diese Saison glaube ich nicht daran. Ja, ich habe vorgestern habe ich die Preview für die Warriors fertig geschrieben. Ich war ähnlicher Meinung. Also Curry ist, also hoffentlich bleibt er fit. Du hast es angesprochen, ne? Er war ja jetzt nicht immer der, der die beste Gesundheit hat. Deswegen hat er ja auch nur so einen Vertrag, der rückblickend dann wahrscheinlich als einer der besten überhaupt gewertet werden kann. Halt, aber ich also, wie gesagt, wenn Festus Ezeli dein Backup-Center ist und du aber auf Center einen der verletzungsanfälligsten Bigs hast, die wir da in der Liga haben und die nicht unbedingt jetzt Greg Oden heißen und halbe Sportinvaliden sind. Also, ich finde, das ist... Das war Ja, aber wir dürfen gemein zu Greg Oden sein. Der hat seine Frau geschlagen. Also, der hat nichts Besseres verdient, jetzt mal ehrlich. okay, hast recht. Da hast du natürlich recht. Nee, hey, aber wie gesagt, so, das kannst du eigentlich nicht machen. Du hast jetzt natürlich finanziell nicht mehr so die ganz großen Optionen. Aber wie gesagt, das ist, man hat gesehen, wie wichtig Andrew Bogut für dieses Team ist. Und von ihm hängt eine Menge ab. Und wenn er fit bleibt, dann könnten die Warriors es vielleicht, wenn alles, wenn viel gut läuft, irgendwie schaffen in die zweite Runde der Playoffs, vielleicht sogar ins Conference Final. Ich glaube da nicht dran. Ja. Die werden kein Contender sein in dieser Saison, glaube ich einfach nicht. Bei aller Liebe. Vor allen Dingen, weil Curry ja, würde ich schon sagen, seinen Peak erreicht hat. David Lee drüber ist. Iggy, ja, Iggy ist halt, der ist halt, ja, der ist halt Iggy. Was soll man dazu sagen? Bei Bogut weiß man, was man kriegt und Klay Thompson kommt jetzt auch langsam so auf sein Hoch. Also das heißt, die Warriors könnten sich nochmal jetzt verbessern im Vergleich zu den letzten beiden Spielzeiten. Aber für den ganz großen Wurf reicht's, glaube ich, nicht. Also, ne. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Gut. History Jetzt mal was Feuer. ganz anderes. Ja. Ramazan möchte wissen, Jordan behauptete mit zarten 50 Jahren, dass Kobe seine Moves geklaut hat und LeBron würde er in einem 1 gegen 1 in seiner besten Zeit besiegen. Obwohl Jordan 51 Jahre alt ist, hat dieser Mann ein krasses Ego und vergleicht sich mit aktuellen Spielern. Was denkt ihr über seine These und und findet ihr Jordan selbstbewusst oder doch nur arrogant? Ja, lange Frage. Fangen wir an mit Kobe. Ja, das stimmt ja irgendwie. Ich weiß zwar nicht, ob man da wirklich so sagen kann, dass der Moves geklaut hat, aber ich sag mal, die Spielweise von Kobe ist ja schon so das, was MJ von allen Spielern, die ich bisher so gesehen habe in der Post-Jordan-Ära, so am nächsten kommt, sagen wir mal so, ne? Weil das kann auch Zufall sein. Ja, das kann totaler Zufall sein, natürlich. Also ich glaube, Kobe ist selbstbewusst genug, um zu sagen, das kommt alles von mir und das habe ich nicht abgeguckt. Genau. So. Und hat er auch eigentlich nicht nötig. Gut, dann LeBron. Ey, eins gegen eins, was weiß ich, das ist eine gewagte Aussage. Ich glaube, die Jordan könnte, ja, könnte gegen LeBron auf jeden Fall scoren. Das ist außer Frage. Nur, ich frage mich, wie er die Post-ups von LeBron verteidigen will, weil ich glaube, LeBron geht hin, Rücken zum Korb, postet Michael auf und körperlich hat er ja jetzt schon ein paar Nachteile, was das angeht. Von daher, finde ich eine gewagte Aussage, aber wie, so eins gegen eins theoretische Diskussionen, so, das ist für mich so Sachen, mit denen ich mich eigentlich nicht beschäftige, ehrlich gesagt. Was denkt ihr über seine Thesen? Ja, selbstbewusst oder arrogant? Ey, okay, aber jetzt muss ich sagen, so, was für arrogant. Also, ich meine, MJ ist einfach der beste Border aller Zeiten und der hat jedes verfluchte Recht, irgendwie irgendwas zu sagen, selbst wenn es utopisch ist. Ey, sorry, also ich meine, bei MJ finde ich jetzt irgendwie, ja, okay, das kann man arrogant nennen, aber ich meine, das ist irgendwie ein Stück weit dann auch Realismus, weil ich glaube, er weiß selbst auch, wie gut er gewesen ist oder wie gut er immer noch ist. Ich weiß nicht, wie er aktuell noch drauf ist. Ja. Was meinst du Kirby denn? trifft da noch. Ja, werfen kann er auf jeden Fall noch. Nur einer, der auch so athletisch ist wie er, ich glaube nicht, dass er mit 50 noch ja, große Ansagen machen sollte. Weil, wenn es dann in die Praxis geht, wird es wahrscheinlich schwierig, hinter den Worten zu stehen. Aber wir sollten jetzt nicht anfangen, über MJ als Spieler zu diskutieren, weil das wäre hart. Glaube ich. Ja, was meinst du denn? Findest du das zu arrogant oder nur selbstbewusst, realistisch? Ich glaube, bei MJ muss man das anders angehen. Ich glaube, das ist bei ihm eher so, er kann, glaube ich, selbst nicht akzeptieren, dass er älter geworden ist und dass er seine Karriere beenden muss. Ich glaube, der ist so verwurzelt mit dem Basketball. Ja. Er liebt diesen Sport so sehr, dass er sich irgendwie anders jetzt profilieren muss. Körperlich wird's nichts mehr. Was keine Schande ist. Ich meine, er hat bewiesen, wie gut er ist. Er hat, wie du sagst, jedes Recht, behaupten zu können, was er will. Ich glaube, bei ihm ist es halt tiefer liegen. Ich glaube, das ist einfach dieses, ja, er will sich selbst wahrscheinlich irgendwie wieder für sich selbst in den Mittelpunkt bringen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Ich glaube, er kommt nicht damit klar, dass seine Zeit sozusagen, also seine Zeit abgelaufen ist, was das Sportliche betrifft. Das hast du ja immer wieder, dass großartige Sportler einfach mit ihrem Leben danach nicht zufrieden sind. Klar, er hat jetzt seine Hornets da, aber ich glaube, das füllt ihn nicht so viel aus, wie als wenn er selbst auf dem Court steht. So. Aber ich glaube, das ist das größte Problem. Ich glaube, und auch deshalb entstehen so eine Aussagen. Weil er sich damit, weiß ich nicht, vielleicht besser fühlt oder was, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht will er auch einfach wieder dann ins Gespräch, ja, in die Gespräche der Leute kommen. Wobei er das gar nicht nötig hat. Ja, eben Ich das meine, ist ja wie oft. das. Ja. Aber das ist halt diese falsche Wahrnehmung, die man hat. Er denkt, man vergisst ihn vielleicht. Niemals. Also, Ja, nee, ich weiß. für uns ist das niemals, aber das ist seine Denkweise eventuell. Ich möchte jetzt kein psychologisches Gutachten hier Ja. anfertigen. Ich versuche mir das selber nur so zu erklären. Und ich kann mir vorstellen, dass es einfach ja, mehr an der Psyche liegt, dass er nicht akzeptieren kann oder nicht will, dass jetzt die Zeit von anderen Spielern ist. Deswegen geht er, glaube ich, auch explizit auf Kobe und LeBron ein. Weil die beiden sind die besten Spieler nach ihm gewesen. Nach seiner Zeit. Also daran könnte es eventuell liegen. Klar, er hat ein krasses Ego. Es wäre falsch, wenn nicht, weil als Basketballer brauchst du erstmal eine raue Haut und zweitens ein großes Ego. Ja. Vor allen Dingen in der Position, in der er war. Brauchst du dieses Ego einfach? Es wäre ja auch schwachsinnig, wenn er jetzt da hingeht und irgendwie sagt, ja nee, ich habe meine 6 Titel aus Zufall geholt oder so. So, er hat 6 Titel gewonnen, er hat zweimal hintereinander, ja gut, zweimal ein Repeat geschafft. So. Das kann ihm keiner nehmen. Und er weiß, wie du sagst, er weiß ganz genau, wie gut er war. Er weiß es ganz genau. Und ich glaube, es ist einfach dieses Psychische, mit dem, er kann nicht damit abschließen, dass jetzt andere im Mittelpunkt stehen auf dem Feld. Ich hoffe, das ist jetzt relativ verständlich rübergekommen, was ich damit sagen möchte. Ja, aber wie würdest du dich auch fühlen, wenn du die ganze Zeit so ein Bullshit, Entschuldigung, wenn ich jetzt Bullshit sage, aber das ist so eine Sache, die mich bis heute noch ankotzt, wenn irgendwie immer bei jeder Olympiade, bei jeder Weltmeisterschaft oder irgendwie, wenn mal die USA total ausrasten, wieder gesagt wird, ja, das ist das Dreamteam, das ist bei der Olympiade wurde gesagt, ah, die würden das 92er Dreamteam schlagen. Und wenn ich dann da so sitzen würde, in meiner riesigen Villa mit meinen 5 Pools und 20 Schlafzimmern auf meinem Flatscreen-TV sowas sehen würde, Da würde ich vielleicht sagen, okay, in dem Moment lache ich, aber dann weiß ich aber auch, dass ich beim nächsten Interview, das ja so oder so kommt, und dann kommen irgendwie Fragen zu heutigen Spielern und dann werde ich natürlich auch sowas gefragt, ja, dann hau ich halt auch mal wieder auf die Kacke. So. Also es ist jetzt sehr umgangssprachlich gesprochen mal wieder, aber ich kann das dann auch verstehen, dass man sich zu solchen Aussagen hinreißen lässt, wenn man sich auch so ein Schrott da manchmal anhört. Und wir wissen ja, dass auch so Sachen, Leute wie ESPN und weiß nicht, alles so, sie auch sehr sensationsgeil sind und in der Offseason dann einfach auch mal, ja, ein bisschen für Gesprächsstoff sorgen wollen. Und ja, wenn ich dann so solche Sachen immer höre mit Dream Team und all so eine Geschichten, da werde ich als Neutraler total hibbelig und da will ich nicht wissen, wie das für ein Magic, für ein Bird oder für ein Stockton Malone, Jordan, wie auch immer, gewesen ist. Aber gut. Aber ich muss auch sagen, dass seine Aussagen nicht immer der Allgemeinheit gut tun. Weil seine Aussagen oder einige Aussagen über LeBron, die er in den letzten Jahren getätigt hat, ja, sind jetzt sozusagen, wie die meisten NBA-Fans auf der ganzen Welt LeBron sehen. Das heißt, er hat gar keine Chance, sich irgendwie, ja, sozusagen selbst einen Namen zu machen, weil er entweder mit MJ verglichen wird, oder es wird, oder halt gleich wieder eine vor den Latz bekommt, so nach dem Motto, ja, nee, du wirst sowieso nie so groß sein wie MJ. Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, da haben die Aussagen manchmal, klar, jetzt, wie du es gerade gesagt hast, mit dem Dream Team, wenn er sich dazu äußert und das dann sagt, klar, würde ich wahrscheinlich auch was zu sagen. Aber immer dieses explizit auf Kobe und LeBron eingehen. Ich meine, manchmal kommt mir das so vor, als wenn er irgendwie so ein bisschen Angst um seinen Status hat. Aber es braucht er eigentlich nicht. Aber ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Gut. Dann geht's down under, wa? Machen wir mal. Wie fandet ihr die Leistung von Dante Exum bei der WM? Erstmal finde ich gut, dass die Australier raus sind. Davon habe ich gesehen. Türkiye. 2700 Likes. Ja, läuft bei uns. Schöne Grüße an alle Liker. Und unsere türkischen Freunde, die das fleißig geteilt und geliked Ja. haben. Der Tuni, unser Admin, der hat sich auch sehr gefreut. Nicht nur über den Erfolg des Videos, sondern natürlich auch über das Resultat. Aber wir ja eigentlich alle. Wir waren ja an dem Abend waren wir im Herzen eigentlich alle Türken. Ja. Aber zur Frage, ja. Das war nicht doll, ne? Das war nicht doll, da hast du recht. Ja. Wenige Minuten gespielt. Zu Recht. Weil nicht viel dabei rumkam, wenn er gespielt hat. Also, ja. Meinst du, wollen die Leute nackte Zahlen haben? Weiß ich nicht, das tut, glaube ich, weh. Ja, so wie auch nicht für einen 18-, 19-Jährigen, der im Grunde noch nie vernünftig auf hohem Niveau gespielt hat. Ja, aber das ist ja gerade das Problem. Ja. Das wird ja halt immer, er spielt jetzt NBA und er muss jetzt Leistung zeigen, so. Ja. Das ist ja immer diese Schiene, die ich Ja. auch nicht gut finde. Aber gut, ja, ich sag mal so, die nächsten 2, 3 Jahre sollten wir vielleicht nicht allzu viel von Dante erwarten. Genau, das ist immer eine Erwartungssache, ne? Also ich meine, wenn du jetzt hingehst und sagen wir einfach mal, du hast einen 19-Jährigen, der legt, der oder beziehungsweise der kommt von der Bank, macht dann 5 von 15 aus dem Feld, ist nicht gut, macht 1 von 5 Dreier, ist nicht gut, spielt 2 Assists pro Spiel, ja, für einen Point Guard bei wenigen Minuten ganz okay, 2,7 Punkte pro Spiel und 1,2 Turnover. Sind natürlich Aber keine guten 1,2 Zahlen. Turnover bei 2 Assists ist hart. Ja, klar. Aber was soll ich sagen, ey? Das ist. Hätte man jetzt nicht den Kontext NBA, dann würde man vielleicht sagen, ey, okay, der hat sich jetzt schon mal präsentiert. Hat natürlich noch viel zu tun, aber das ist doch in jeder Sportart eigentlich immer dasselbe. Wenn beim Fußball mal irgendwie, weiß ich nicht, ein Julian Draxler oder ein Mario Götze, wenn wir jetzt mal die Brücke schlagen wollen, wenn die zweimal gegen den Ball treten und vielleicht einmal was Gutes dabei rauskommt, dann erhöht sich der Marktwert direkt um 5 Mille und dann liest du positiv von denen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist dann bei jetzt so einem Fall, beim Basketball, wenn du, sobald dieses NBA-Logo oder dieser Stempel aufgedrückt ist, dann hast du eine komplett irrationale Erwartungshaltung. Und die meisten Leute, die da jetzt auch wieder bei Spox kommentieren, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, ne? Alter, wollen die mir erzählen, die haben sich irgendwie australischen Highschool-Basketball angeguckt, dass die wissen, dass Dante Exum ein krasser Spieler ist oder was? Ich meine, wir saßen hier bei der Draft-Preview und wir hatten ein paar YouTube-Fitzel, so von U19-WMs und was nicht alles. Wie wollte man Exum beurteilen? Das war ja, wie wir gesagt haben, das große Mysterium. Und irgendwelche Leute kommen da an und sagen, ah, der ist doch so gut und der ist. Also sorry, ich weiß nicht, was einige Leute da manchmal für Hirngespinste haben oder was sie sich aus den Fingern saugen, wenn die irgendwas kommentieren, weil man wusste gar nichts von Exum. Und schon gar nicht die. So, das wollte ich nur nochmal gesagt haben, weil mir das. Das kommt dann, wenn Leute wie Skip Bayless raushauen, ihre Previews raushauen Ja. und ihre Mock Drafts. Ja, und dann bildet man sich schnell halt deren Meinung und nicht seine eigene. Ja. Also man sollte da nüchtern rangehen, man sollte sagen, alles klar, der ist noch ein Jahr davon entfernt, ein Jahr davon entfernt zu sein. Also der hat noch eine Menge Arbeit. Definitiv, was aber auch normal ist, der muss sich an das Tempo gewöhnen. Weiß ich nicht, vielleicht an die Dreierlinie jetzt noch in der NBA. Daran, dass das Feld vielleicht größer ist, vielleicht kommt ihm das zugute, dass er da mehr zum Korb ziehen kann, was auch immer. Das Pick and Roll läuft ja zum Beispiel gut. Das ist ja so eine Sache, die ich positiv gesehen habe. Also als muss ich sagen, ist in Ordnung. Aber er ist noch furchtbar weit davon entfernt, wirklich in den Status eines NBA-Spielers wirklich gerecht zu werden. Der hat noch kein NBA-Spiel gemacht. So was mit Chillt, echt. Ist ja Vielleicht furchtbar. führt sein Weg auch in der Saison einmal in die D-League. Ja, warum nicht? Ist doch scheißegal. Was soll er denn? Ist doch kein Problem. Na ja, nein, für uns ist Ne? das kein Problem, aber ich kann mir Ja. vorstellen, wie es dann wieder irgendwie in den Medien aussieht, was da für ein großes Thema draus gemacht wird. Die Medien sind eigentlich gar nicht das Problem. Das Problem sind irgendwelche 13-Jährige, die sich auch irgendwie bei, und das meine ich jetzt gar nicht böse, aber du kannst mir nicht erzählen, dass irgendein 13-Jähriger da hingehen kann und irgendwie sagen kann, ah, geil, ey, in den 90ern hat er mich voll mit seinen Dunks irgendwie begeistert, wenn es irgendwie mal wieder um so einen Latrell Sprewell oder wen hatten wir da letztens mit Geburtstag? Ich glaube, McDice hatten wir noch. Ey, sorry, aber das ist so lächerlich, ganz ehrlich, weil wenn du den Kontext siehst, so dann spar dir doch einfach deinen Kommentar. Egal, ob es um Exum geht oder um irgendwelche Legenden, weil wenn du keine Ahnung hast, dann. Also ich würde nicht über irgendeine Sache reden, wovon ich keine. Oder wo ich denke, dass ich keine Ahnung davon habe. Sagen wir es mal so. Ich würde jetzt keinen Baseball-Podcast mit dir machen. Nee, ich auch Weißt nicht. du, was ich meine? Und ich gehe auch nicht auf MLB.de, wenn es das überhaupt gibt, und sag, oh, die Milwaukee Brewers, voll die krassen. Oder, oh, die New York Mets, die sind so furchtbar. Mache ich nicht. Weil ich keine Ahnung davon habe. Ich gucke es zwar, aber ich habe da keine Ahnung davon. Gut, Ich habe da keine Ahnung von. habe ich auch nicht. Für mich ist das. Aber in dem Kontext, ich gucke das. So, ich habe keine Ahnung davon. Ja, aber Das ich ist ungefähr so, als wenn, ich meine Freundin vor ein NBA-Spiel setze und sage, ich komme in 1,5 Stunden wieder, dann kannst du mir mal ein bisschen was erzählen. Die Genau. guckt mich dann mit großen Augen an und sagt, ja, war cool. Genau. So. So, ich gucke mir, wenn irgendwie nichts anderes läuft, gerade im Sommer, gucke ich mir gerne Baseball an, schlaf dann auch gerne dabei ein, aber ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich freue mich aber, wenn die New York Mets gewinnen, aber sonst habe ich da keine Ahnung von. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu. So, weiter geht's. Nicht schlecht. Was? Warte mal, wo? 14, ne? Ja. Was haltet ihr davon, wenn die Dragic-Brüder zusammenspielen in der NBA? Sind voll zeitmäßig drüber. Deswegen fände ich cool, auch für die Suns. Beide Morris Twins, die beiden Dragics, dann fände ich witzig und sportlich. Falls Bledsoe dann doch noch das Weite sucht, ist da bestimmt wieder ein Platz auf Guard frei. Warum nicht? Also, ich fand Soran jetzt bei der WM und wir sehen ihn ja gleich dann auch nochmal gegen Team USA. Fand ich schon ganz gut. Ja. Auf jeden Fall stimme ich zu. Schön. Mein Gott, jetzt fängt schon Litauen gegen Türkei an. Wir sitzen immer noch hier. Paul George ist doch großer Lakers-Fan. Könnt ihr euch vorstellen, dass er in die Fußstapfen von Kobe tritt? Und denkt ihr, er hat mal Chancen auf den MVP? Ist Lakers Fan? Nee. da muss ich jetzt wieder Schweinchen schlau spielen, auch wenn ich das nicht gerne mache. Der hat mal tatsächlich gesagt, dass bei Jimmy Kimmel in einem Interview, dass die Clippers sein Lieblingsteam gewesen sind, als er aufgewachsen ist, aber Kobe sein Lieblingsspieler. So Ah, war okay. es. Deswegen auch trägt er die, oder hat er die 24 getragen. Clippers-Fan, aber Kobe-Bewunderer. So. Gut, Lakers spielen, nein. Fußstapfen treten, nein. MVP, Super. Ja. Super. Wie gesagt, habe ich hier auch stehen, weil MVP-Potenzial hat er, meiner Meinung nach. Wenn er in so seine sechste, siebte Saison geht und sein Offensivspiel vielleicht konstant und besser ist, einfach schlicht und ergreifend, wenn auch ein KD vielleicht langsam wieder aufhört, irgendwie komplett auszurasten und 30 Punkte im Schnitt aufzulegen, wenn LeBron alt ist. Nur das Problem, was ich sehe, ist Anthony Davis. Ich glaube, Anthony Davis könnte sich irgendwann dann doch noch mal an Paul George vorbei, ja, schrauben und da irgendwie, ja, der große Favorit auf den MVP Award sein. Und ich, wie gesagt, ich hoffe, dass Paul George auch so wieder zurückkommt und wieder gute Leistung bringt, ne? Man darf ja nicht vergessen, dass so ein ganzes Jahr ohne Basketball, also ich rechne jetzt mal nicht in den nächsten 3 Jahren damit, dass er MVP wird, wenn überhaupt. Ja, dann ist er 27, also ich würde mal sagen, bestes Alter, ne? Ja, genau. Mit 27, 28 so, dann darf er nochmal komplett durchdrehen und dann würde ich es ihm auch gönnen. Gerade aktuell jetzt in der Situation, Pray for Paul George und so. Oh, du hast Gut. ja Davis schon erwähnt, ne? Ja, ich bin. Das war aber diesmal keine Absicht. Normal, manchmal mache ich sowas ja mit Absicht, aber diesmal, das kam jetzt einfach so raus. Okay, nächste Frage. Wer ist eurer Meinung der bessere Spieler und wird eine größere Karriere haben? Damian Lillard oder Anthony Davis? Und könnte es passieren, dass Davis in Zukunft bei den Bulls spielt, da er aus Chicago kommt? Ich feiere Damian Lillard, du auch. Aber no way, dass Damian Lillard mal das erreichen kann, was Anthony Davis wahrscheinlich erreichen wird. So, dass also, an beiden Enden des Feldes wirklich zu dominieren. Ja, einfach unfassbar vielseitig zu sein. Weiß ich nicht. Also Damian ist halt, hat halt den Vorteil, dass er ein sehr fertiger Point Guard im, also dass er sich zu einem sehr fertigen Point Guard im College entwickeln konnte. Deswegen ist er auch Rookie of the Year geworden, weil er einfach ein bisschen mehr NBA-ready und ein bisschen gesünder war als AD. Aber ich glaube nicht, dass Davis mit dem Potenzial, das er jetzt auch noch immer noch hat, und diese Luft nach oben. Also wie gesagt, ich bin wahrscheinlich der größte Anthony Davis-Fan. Ja, ich gehe, also erster Teil der Frage, gehe ich mit AD. Wie meinst du? Schwere Frage. Kann man. Die beiden kann man eigentlich wieder gar nicht vergleichen. Ja, das ist das Problem, ja. Wer ist eure Meinung der bessere Spieler? Ja. Ich meine, die spielen, der eine ist Aufbauspieler, der andere ist Big Man. Ja. Ich bin auch eher auf größere Karriere eingegangen, muss ich ehrlich Ja. sagen, ne? Weil, ja. Ja, direkten Vergleich kannst du nicht ziehen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt auf individuelle Erfolge gehen, dann wird's wohl Davis, weil es einfach, ja, wie gesagt, dieses, ja, das ganze Konzept vorne wie hinten, Davis könnte der neue Megastar der NBA werden. Ja. Er ist, wie gesagt, vorne wie hinten, das hast du das letzte Mal bei LeBron so gesehen, und auch nur, wenn LeBron wirklich wollte, dass er, also defensiv meine ich jetzt, ne? Ja, gut, aber das fällt mir immer so schwer gegen einen Spieler, den ich so gerne mag, weil Damian ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Aber ja, wenn man von individuellen Leistungen ausgeht, wird's wohl Davis. Wer dann am Ende die meisten Titel holt, das kommt dann aufs Team an. Ja, muss ich auch mit Davis gehen. Schwer mir das fällt, aber objektiv gesehen Ja, mir ist es auch nicht ist leicht es gefallen. wahrscheinlich Davis. Wenn er fit bleibt. Wir müssen auch immer, auch er muss erstmal fit bleiben. Genau, das ist das. Da kann noch so viel passieren, aber Stand jetzt. würde ich schon sagen. Was ist denn mit Davis bei den Bulls? Ja, ich sag mal so, größerer Markt wäre für ihn als Spieler wahrscheinlich interessanter, auch für Marketing-Ding und überhaupt. Andererseits könnte er natürlich zur Legende und das Aushängeschild der Pelicans werden, ne? Ja. Also, ja, ist halt irgendwie das gleiche wie bei KD. Bleibe ich bei meiner Franchise und versuche sie zum Erfolg zu führen, was halt in der Regel einfach nicht oft passiert. Ich meine, wir haben es bei LeBron gesehen. In jungen Jahren, er hat es versucht. Conference Finals, Finals. Also, wenn du halt nicht den richtigen Cast hinter dir hast, wird das halt nichts. Da kann mir auch jeder erzählen, was er will. Titel gewinnst du als Team und nicht als Einzelner. Ja, und bei den Pelicans ist halt die Frage, wie fit ist der Cast, ne? Ja, das ist das Problem. Ich denke, Wir ja. haben letzte Woche darüber geredet, die Bank ist noch nicht reif für die Playoffs. Überhaupt nicht. Also diese Saison, man hat ganz viele Probleme noch, die man in den nächsten Jahren von Davis abgesehen. Also Davis ist kein Problem. Das ist der einzige Baustein, der steht. Die man halt ums Team herum, was in 3, 4 Jahren ist. Eventuell in 3, 4 Jahren, dass er sich entscheidet, bei den Pelicans zu bleiben, Maximalvertrag unterschreiben und versucht, seine Franchise nach vorne zu bringen. Ob es in die Heimat geht, who knows? Ja, das ist halt immer. Aber ich weiß nicht, so immer dieses auch dieses diese Verbindung zur Heimat. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann, wenn die Spieler wirklich auch mal älter sind, ob das dann noch so krass für die ist. Also so, dass sie unbedingt Frag wieder mal zurück LeBron wollen. James. Ja, ich weiß, das ist wieder so ein Beispiel. Aber Nein, das ist hart. dann können wir wieder dabei bleiben und sagen, okay, Paul George geht nach L.A. zurück, dann noch DeMar DeRozan. Weil vielleicht will Russell Westbrook nochmal zurück nach L.A. Ich weiß gar nicht, ob er in L.A. geboren ist, aber er hat da halt am College gezockt. Und wenn es nach dieser Denke geht, keine Ahnung, dann geht KD zu den Wizards. Und dann hätten wir in Chicago irgendwann vielleicht so ein Team, D. Rose, Jabari Parker, ja, Dwayne Wade dann wahrscheinlich noch als Maskottchen oder Assistenztrainer oder so. Iman Shumpert und Anthony Davis. Also wenn man so alle. Als Maskottchen? Ehrlich jetzt? Als Als ich. Maskottchen? Dwayne Wade wäre doch ein super Maskottchen. Oder? Jetzt tust du mir gerade weh. Warum? Ich sag doch gar nichts. Ich sag nur, dass er wahrscheinlich in ein paar Jahren nicht mehr Basketball spielen kann. Ja, aber doch nicht als Maskottchen. Ich Das sag doch nicht, dass er Zweitbelegen sich als wäre Benny the anfällig. Bull verkleiden soll. Ich sag, dass er da als Mentoren, sagen wir mal so, als Mentoren, Assistenztrainer, was auch immer. Klingt doch schon besser. Ja, also Und als nein. Aushängeschild, mein Gott, nicht als Benny the Bull Seine Heimat. verkleidet. Miami ist seine Heimat und nicht Chicago. Ah, Nur weil er da ja. geboren ist. Okay. Also ehrlich. Gut. Dann geht AD auch nicht zurück nach Chicago, dann schließen wir das Thema hier, alles klar. Nee, aber ich meine, weil halt Noah ja auch sich der 30 nähert und wenn man das jetzt mal so gegenrechnet, okay, Anthony Davis, wann könnte er frühestens aus New Orleans weggehen, sage ich jetzt mal. Mit dem Zeitpunkt von Noahs Karriereende, das könnte sich vielleicht überschneiden und dann mal gucken, ob Chicago. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Chicago einen Angriff auf AD wagen wird und dann müssen wir mal gucken. Und 29 andere Franchises. Genau, das ist immer das Problem. Aber dann ist wahrscheinlich wirklich so der Geburtsstadtvorteil wahrscheinlich vorhanden. Das kann gut sein. Wen würdet ihr allgemein in einem Streetball-Duell zwischen Kyrie und Lance vorne sehen? Kyrie. Gut, ich auch. Also, was soll man da anderes sagen, ne? Uncle Drew. Streetballer durch und durch. Das ist halt sein Problem in der NBA. Ja, Das muss er von. endlich ablegen. Genau. Wobei ich glaube, mit LeBron kriegt er jetzt immer Nackenstellen, wenn er Scheiße baut. Ja. Aber Kyrie, einfach sein Ballhandling, ey, es ist so krass. Das ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es irgendeinen Spieler gibt, der beim Ballhandling wirklich besser ist, weil das ist krass, echt. Also. Es bei Lance eigentlich wirklich darauf bezogen, dass er. Worauf ist es bei Lance bezogen? Für mich ist er irgendwie nicht so dieser Streetballer. Ja, aber Lenz hat manchmal so Aktionen, ich weiß nicht, wann das war. Also so, manchmal spielt er Pässe, so No-Look-Pässe oder weiß ich nicht, die gehören halt eigentlich nicht wirklich in die NBA. Also ich sag mal, wenn du so einen Pass spielst, wie Lenz ihn da, ich glaube, gegen die Knicks war's, in der vergangenen Saison gespielt hast, Und der resultiert in einem Turnover, kriegst du von Larry Bird direkt eine Nackenschelle. So, okay, und wenn es gut ist, dann kommst du halt in die Daily Top 5. Ne? Also es ist, aber Lance, ich weiß nicht, es ist. Der hat ein paar gute Moves drauf, auch ein paar krasse Crossover, aber Kyrie all day. Brauche ich gar Ja, muss nicht. vor allen Dingen, wenn ich Streetball in Verbindung mit einem NBA-Spieler höre, ne, muss ich direkt an Kyrie Ja, denken. klar. Das ist Das hat einfach, er weiß ich. geschafft. Das hat er wirklich geschafft. Also sich schon in, ich glaube, als Sophomore wirklich einen Namen zu machen, als Medienfigur. Ey, der ist jetzt an der Seite von LeBron. Also ich glaube, so der weiß, wie man sich vermarktet. Sagen wir mal so. So, letzte Frage, die wir auch ganz kurz beantworten. Ja, wo bekommt man dieses geile Team USA-Trikot her? Ja, das sind eigentlich so Fragen. Ich weiß gar nicht, warum die im Podcast landen, aber so ich denke mal so, weil wir immer noch alles nehmen, was kommt, beantworten wir die einfach. Also kicks.com, KICKZ.com. Wenn man generell an Trikots interessiert ist, so schreibt uns einfach eine persönliche Nachricht. Wir wissen da vielleicht auch noch die eine oder andere Anlaufstelle. Ja, das sage ich einfach dazu. Mehr sage ich dazu nicht. Ich muss ja jetzt nichts mehr dazu sagen. Ja, genau. Wir sind durch. Was gibt es zu sagen? Wir können immer noch sagen, es kommt was Großes. Wir können auch, letzte Woche habe ich gesagt, dass die Previews diese Woche anfangen. Das war falsch. Wir haben die erste Preview Atlanta Hawks haben wir für den 15. Also direkt nächsten Montag fängt es an. Und dann täglich eine neue. Ja. Was gibt es sonst noch? The big thing is coming. Ja, genau. Mehr brauchen wir eigentlich nicht zu sagen und dann machen wir Doch, nach. doch, doch, Moment, Moment. Moment. Unser ja, Betteln nach Ach so, ja. Werbung, so ungefähr. Nein, nochmal. Pascal schafft es in den nächsten Monaten wieder in die USA. Wir bekommen von Google für die angeklickte Werbung immer mal so ein paar Cent zusammen. Und vielleicht könnt ihr einfach den Adblocker ausschalten, einfach mal auf eine Werbung klicken, Google uns ein bisschen was an Geld gibt, sozusagen, damit wir für euch was aus den USA zum Verlosen mitbringen können. Ja. Auch nochmal Werbung. Crossover Online, Managerspiel, NBA aktuell, Division suchen, mitmachen, mitzocken. Auch da kommt ein bisschen was, was wir dann auch zu gegebenem Zeitpunkt dann bekannt geben. Gut, dann danke ich dir für das Gespräch. Hat heute auf jeden Fall Bock gemacht. Ja, wir sehen uns nächste Woche oder wir hören uns nächste Woche. Alles klar, hau rein. Ciao.